WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 15. August 1917. Der Geburtstag von Oscar Romero, Erzbischof von El Salvador. Ich bin Sportlehrerin. Ich erinnere mich genau an einen Abend nach den Wahlen. An diesem Abend sagte mein Mann Jorge zu mir: Hör mal, willst du nicht lieber zu Hause bleiben? Es gibt Gerüchte. Es heißt, die Armee wird kommen, um das Volk vom Freiheitsplatz zu vertreiben. Ich wehrte mich. In diesem Moment fühlte ich mich wirklich eingeengt, weil ich aus den Worten meines Mannes den stillen Hinweis auf meine Mutterpflichten herauszuhören glaubte. Wir zogen schließlich doch gemeinsam los. Es gab unzählige Tote in jener Nacht. Wie ihr wisst, durchlebt unser Land sehr kritische und brutale Augenblicke. Wir sind alarmiert zu sehen, dass den Morden, den Verfolgungen, den Verschleppungen, den Menschenrechtsverletzungen nicht Einhalt geboten werden konnte. Im Gegenteil, sie nehmen ständig rapide zu, besonders in den letzten Wochen. Erzbischof Oscar Romero. Er spricht in der Basilika von San Salvador, der Hauptstadt El Salvadors. Er ist erschüttert über das, was in seinem Land passiert. Es ist der 16. März 1980. Oscar Arnulfo Romero hat noch 8 Tage zu leben. Es gab eine extra Zeitung, die ins Leben gerufen wurde, La Opinión, die jedes Mal nach seinen Sonntagspredigten ihn verleumdete, verächtlich machte, sogar seinen Namen verdrehte, Oscar Arnulfo Romero dann in Marx Nulfo Romero umwandelten. Es gab Fluchblätter mit dem Aufruf, sei ein Patriot, töte einen Priester. Oscar Arnulfo Romero ist zur Zielscheibe geworden. Er wusste es. Die Situation im mittelamerikanischen El Salvador war schon lange angespannt. Heiner Rosendahl, ehemaliger Menschenrechtsbeobachter für die Vereinten Nationen. Die Regierung baute Ende der 70er Jahre den Staudamm Cerro Grande. Da wurden auch wieder 45.000 Kleinbauern ihres Landes beraubt, ihre Häuser ohne entsprechende Entschädigungen. Das heißt, insgesamt eine extrem explosive Situation, die nach Veränderung schrie. Genau in dieser Zeit, im Jahr 1977, wird Oscar Romero Erzbischof von San Salvador. Es war nicht zu befürchten, dass er sich Feinde an der Spitze des Staates machen könnte, dass er gar Predigten halten könnte, die vielleicht als revolutionär oder gar marxistisch angesehen werden könnten. Romero war zu dieser Zeit ein durch und durch konservativer Kirchenmann, der einige Zeit mit dem Opus Dei sympathisierte, einer reaktionären Laienorganisation innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Romero wollte seine Religion aus sozialen Konflikten heraushalten. Er selbst stammte aus einem armen Elternhaus. Doch plötzlich redete er von Gerechtigkeit im Diesseits, hielt Predigten, die der Welt zugewandt waren, die sich mit dem Alltag der Menschen in El Salvador befassten, mit ihrer Unterdrückung, mit der Gewalt auf den Straßen. Es muss eine Überraschung für seine Anhänger gewesen sein. Er hat später gesagt, ob das jetzt eine Bekehrung war, glaube ich nicht. Ich bin ja selber in einer armen Familie geboren. Ich habe Hunger gelitten. Ich habe meinen Eltern von früh auf den Feldern helfen müssen. Das hat ihn natürlich sehr stark geprägt. Das hat ihn auch durchaus früh erkennen lassen, wie die Situation in El Salvador war. Aber er sagte dann, ich bin dann in Rom gewesen und bin in den Büchern stecken geblieben. Ich komme aus einer Welt der Bücher und daraus kann man eine Menge lernen. Aber ich muss noch vieles mehr lernen. Es gibt Aufruhr und Zwietracht in unserem schönen Land und es gibt Priester, die billigen ausdrücklich radikale Ideen und verteidigen sie. Aber niemand von uns kann behaupten, alle Antworten zu kennen. Und niemand weiß, welche Forderungen uns noch abverlangt werden. Wenig weiß man von den Jahren, da der Bischof Knabe war. Rötlich färbte sich der Himmel, als die Mutter ihn gebar. Am 15. August 1917, heute vor 100 Jahren, wurde Oscar Arnulfo Romero geboren. Ausgerechnet der Oktoberclub von der DDR-Jugendorganisation FDJ widmete ihm ein Lied, in dem auch seine Kindheit besungen wird. Kärglich war die kurze Kindheit, denn sein Vater war nicht reich und der Knabe hat erfahren, alle Menschen sind nicht gleich. Die Ungerechtigkeit El Salvadors ist überall zu sehen. Um 1900 befanden sich 90% der Güter des Landes in den Händen von 0,01% der Bevölkerung. Auch Jahrzehnte später war das Land unter 14 Großgrundbesitzerfamilien aufgeteilt, während Kleinbauern enteignet und vertrieben wurden. Todesschwadrone bedrohten alle, die sich mit den Zuständen nicht abfinden wollten oder einfach nur verdächtigt wurden, sich vielleicht auflehnen zu wollen. Venimos el viernes. Wir kamen am Sonntag hierher. Am Freitag sind wir aus dem Kanton weggegangen, weil sie mir meine Tochter am Donnerstag ermordet haben. Ein anderer Mord im Jahre 1977 hatte Oscar Romero verändert. Vom konservativen Prediger zum sozial engagierten Kirchenmann. Wenige Wochen nach Romeros Ernennung zum Erzbischof wird sein enger Freund Pater Rutilio Grande ermordet. Pater Rutilio Grande hatte sehr viele Ideen und Programme mit den Kleinbauern entwickelt, um ihnen Hoffnung zu geben in dieser Situation und war in die Landkonflikte mit einbezogen, in dem Sinne, dass er versuchte, zwischen den Großgrundbesitzern und den Kleinbauern zu vermitteln und für die Rechte der Kleinbauern eintrat. Und Romero wurde Bischof, Erzbischof und blieb Christ. Gab den Ärmsten seine Stimme, sagte laut, was Wahrheit ist. Was ist denn Nächstenliebe anderes als Revolution? Geistige Führung. Für Oscar Romero bedeutete das ein neues Nachdenken über die vom Vatikan verteufelte Theologie der Befreiung. Da gingen ihm die Augen auf. In der Befreiungstheologie sagt man ja, man muss sehen, urteilen, handeln. Man spricht da auch von der mystischen Kraft der Augen, wo man vor dem Unrecht nicht mehr die Augen verschließt und auch zum Unrecht nicht mehr schweigt und sich damit nicht mehr zum Komplizen solcher Ungerechtigkeiten macht. Ich bin ein Hirte, der damit begonnen hat, mit seinem Volk eine schöne und schwere Wahrheit zu lernen. Unser Glaube verlangt, dass wir an dem, was in der Welt geschieht, teilnehmen. Ich bin davon überzeugt, dass wirtschaftliche Ungerechtigkeit die Hauptursache all unserer Probleme ist. Hier liegt die Ursache für die Gewalt. Die Kirche muss für jene eintreten, die für die Freiheit kämpfen, die die Freiheit verteidigen, und sie muss sich zu Wort melden, wenn die Freiheit eingeschränkt wird. Oscar Romero fasst einen folgenreichen Entschluss. Am Sonntag nach der Ermordung seines Freundes soll in seinem Bistum nur eine einzige Messe gefeiert werden, die Missa Unica. Diese Missa Unica auf Spanisch hat sofort den Widerstand der Oligarchie hervorgerufen. Die sagten, ja, aber dann können wir ja unsere religiösen Sonntagspflicht nicht nachkommen. Der päpstliche Vertreter, der Nuntius, Bischof Gerarda, griff ihn massiv an. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre verstärken sich die Repressionen in El Salvador und werden für alle spürbar. Als die Soldaten kamen, begingen wir den Fehler, in die Rosenkranzkirche zu flüchten, die zu einer regelrechten Mausefalle wurde. Die Situation war schrecklich. Die ganze Nacht über hörte man draußen Schüsse. Die Soldaten feuerten Tränengasgranaten in die Kirche. Sie wollten uns ausräuchern wie Ratten. Unter uns gab es Dutzende Verwundete, für die nur notdürftig gesorgt werden konnte. Die DDR-Schriftstellerin Christiane Barkhausen hat 1985 ein Buch mit Tonbandprotokollen von Frauen aus 6 Ländern herausgegeben. In einem dieser Protokolle ist die Lebensgeschichte von Edith festgehalten, einer damals 37 Jahre alten Frau aus El Salvador, die zur Widerstandsbewegung findet. Wir konnten die Kirche durch einen Hintereingang verlassen. 2 Querstraßen weiter trafen wir auf eine Gruppe Soldaten. Wir waren bereits an ihnen vorbei und fühlten uns schon fast sicher, als sie stoppten und meinen Mann aufforderten, zu ihnen zu kommen. Ich ging wie verabredet weiter und hörte nur, wie sie hinter meinem Rücken auf Roche einschrien, ihn beleidigten, ihn aufforderten, die Hände an eine Wand zu legen und die Beine breit zu machen. Ich sah, wie sie ihm mit Füßen traten und ihm die Gewehrkolben in den Leib stießen. Im März 1980 kommt es zum Generalstreik. Oscar Romero bezieht Stellung. Wieder einmal. Wir rufen es der Regierung zu, dass diese Unterdrückung aufhören muss, wenn man dieses ganze Übel in unserer Gesellschaft beseitigen will. Auch bitte ich inständig im Namen der Kirche und des Evangeliums, beide Seiten müssen verhindern, dass der morgige Tag sich in einen blutigen, gewaltsamen Zusammenstoß verwandle, der uns nur noch mehr Anlass zur Trauer gibt. Der Hörfunksender La Voz Panamericana überträgt die Predigten Oscar Romeros. Romero kann auf die Unterstützung der Campesinos zählen, der kleinen Bauern. Bei ihnen ist er hoch geachtet. Eine mächtige Stelle verweigert ihm jedoch die Unterstützung. Der Vatikan. Dort wurde sogar die Absetzung Romeros vorbereitet. Der politische Referent und Menschenrechtsbeobachter der UNO, Heiner Rosendahl. In seiner ganzen Zeit hat es keine öffentliche Stellungnahme aus Rom gegeben, Romero zu verteidigen. Er ist zwar von Papst Paul VI. Herzlich empfangen worden und auch Johannes Paul II. Hat in der Privataudienz ihm seine Unterstützung versichert. Aber gegen die öffentlich geführten Angriffe gegen Romero in El Salvador, die in der damaligen Presse massiv geführt wurde, hat es kein einziges öffentliches Wort aus Rom gegeben, ihn zu verteidigen. Von Karol Wojtyla alias Papst Johannes Paul II. War keine Hilfe zu erwarten. Und auch Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., intrigierte gegen Oscar Romero. Ein deutlicher Kampf gegen die Theologie der Befreiung, die sowohl vom Präsidenten der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz wie auch in Rom bekämpft wurde. Später unter dem Papst Johannes Paul II. Und vor allen Dingen unter Papst Benedikt XVI. Noch viel stärker. Was ist denn Nächstenliebe anderes als Revolution? Am 23. März 1980 predigt Oscar Romero in der Kathedrale von San Salvador. Ich möchte besonders an die Männer der Streitkräfte und konkret an die Basis der Nationalgarde, der Polizei und der Kasernen appellieren. Brüder, ihr seid Teil unseres Volkes. Ihr tötet in den Campesinos eure eigenen Brüder und Schwestern. Aber über jedem Tötungsbefehl, den ein Mensch erteilen kann, steht das Gesetz Gottes, welches da lautet, du sollst nicht töten. Kein Soldat ist gezwungen, einem Befehl zu gehorchen, der dem göttlichen Gesetz widerspricht. Im Namen Gottes und im Namen dieses leidenden Volkes, dessen Klageschreie Tag für Tag lauter zum Himmel steigen, bitte ich euch, flehe ich euch an, befehle ich euch, beendet die Unterdrückung. Der 24. März 1980. Oscar Arnulfo Romero predigt in einer Krankenhauskapelle. Er steht vor dem Altar, die Kirchentür ist offen. Draußen hält ein Fahrzeug. Ein Schuss fällt. Romero wird direkt ins Herz getroffen. Er stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Geplant hatte den Mord Roberto Daubisson, hochrangiges Mitglied der Todesschwadrone, ausgebildet an einer amerikanischen Militärakademie. Zu Romeros Trauerfeier eine Woche später strömen zehntausende Menschen auf den Platz vor der Kathedrale. Die Armee schießt in die Menge. Mindestens 40 Tote sind zu beklagen. Der Bürgerkrieg in El Salvador eskaliert und wird bis 1991 anhalten. Im Jahr 2015 erinnert Papst Franziskus daran, dass Romero vom Vatikan im Stich gelassen wurde. Das sagte er spontan bei der Seligsprechung von Oscar Romero. Aber auch nachdem er gestorben war, wurde er angeschwärzt, verleumdet, in den Schmutz gezogen. Das heißt, sein Martyrium setzte sich fort. Sogar durch seine Mitbrüder im priesterlichen oder bischöflichen Dienst. Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an Oscar Romero, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über Prinz Eugens Sieg über die Türken. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.